info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Before we start the interview today, we at the German Radio Show would like to wish a belated happy birthday to Teresa. Her birthday was actually October 10th. So, without further ado, happy birthday! Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Ihnen eine Vorgeschichte vorstellen, denn wir haben schon öfters über die Kulturtätigkeit von meiner lieben Freundin und Mitarbeiterin Therese Thielke gesprochen, aber eigentlich noch nicht über ihren Werdegang. Und das Interessante ist, wie kommt man von einem sehr kleinen Ort in Deutschland, nämlich Schwendi bei Ulm in Süddeutschland, bis nach New York City und dazu die Kleidung von einer Präsidentin-Gattin zu nähen, und zwar für den Couturier Oleg Cassini. Und diese Vorgeschichte hat mir Therese jetzt unlängst erzählt. Wir arbeiten zurzeit daran, die Kleider meiner Mutter. Ich habe dazu 12 bis 14 Bilder gemalt, lebensgroße Bilder und sehr, sehr schöne 50er Jahre Kleider, die meine Mutter, unsere Mitarbeiterin Anneliese Schmidt, genäht hat, und zwar kreiert hat in den 50er Jahren und dann auch vorgeführt hat in ihrem Leben und damit auch Preise gewonnen hat. Und diese Garderobe arbeiten jetzt Therese und ich zusammen und rekreieren, also arbeiten sie weiter aus, und zwar nicht nur von den Bildern, sondern jetzt werden dreidimensionale Modelle daraus. Ich werde Ihnen einige Fotos im Blog einstellen. Es ist immer noch eine Arbeit, die im Englischen, man sagt, Work in Progress ist, also immer noch im Entstehen. Und Therese, die ganz wunderbar nähen gelernt hat, und diese Geschichte werden wir Ihnen heute erzählen, arbeitet an diesen wunderbaren Kleidern, um eine 3D-Komponente für diese Ausstellung, hoffen wir, zu erarbeiten. Und wir beraten uns über die Art der einzelnen Kleider, über die Schnitte, über die Stoffe, über das Arbeiten mit den Stoffen, was wir glauben. Und das Allerschönste ist, dass meine Mutter Anneliese Schmidt immer noch uns zu Rat zur Seite steht, denn sie selber ist noch am Leben und kann all dies noch beurteilen, uns die Farben nennen und sagen, das habt ihr ganz wunderbar gemacht, rekreieren. Mein Vater hatte meine Mutter dazu bewogen, diese Kleider dann kurz vor unserem Amerika-Trip, unserer Amerika-Reise, die uns ins Ausland, für Jahre ins Ausland brachte. Mein Vater war beim Auswärtigen Amt und meine Mutter hatte eben diese wunderschönen Kleider zu versilbern. Das heißt, diese Kleider blieben in Deutschland und wir kennen deren Weitergang nicht. Wir wissen aber, dass viele Frauen ihn auch im Schnitt haben nacharbeiten können. Einige dieser Kleider sind nämlich in Zeitschriften, in Modezeitschriften mit Schnittmustern verkauft worden. Und zwar über eine Fotografin, die Elisabeth Röttgers hieß und in Wiesbaden war. Vielleicht kennen einige von Ihnen auch diese Zusammenhänge. Und diese Kleider wollen wir jetzt wieder neu erstehen lassen. Und wer weiß, vielleicht hängen sie noch irgendwo in einem Schrank, in einer Truhe liegen sie vielleicht, oder sie sind in einem Museum irgendwo. Oder es trägt sie vielleicht die nächste und übernächste Generation schon. Denn die Kleider der 50er Jahre waren sehr, sehr kleidsam. Interessanterweise hat Therese aber in den 60er Jahren erst mit dem Nähen begonnen. Das heißt, wie gesagt, mit der Präsidentengattin Jackie Kennedy, deren Kleider sie genäht hat, in der Couture-Abteilung von Oleg Cassini. Da wollen wir eigentlich dann ansetzen, aber es wird uns diese Sendung erst einmal zurückführen bis nach Schwendi. Und enden wollen wir mit dieser Geschichte in Florida, wo Therese und ich uns 1998, als ich die Radiosendung, die deutsche Funksendung, übernommen habe, die 1965 ihren Anfang nahm, und zwar in Detroit, Michigan, und dann in Florida weiter gemacht wurde von dem Gründer, nämlich einem Berliner Ingenieur, und dann, wie gesagt, mir dann von ihm übergeben wurde. Und ich möchte Ihnen jetzt Therese Thielkes Coming to America, ihren Weg von Deutschland bis in die Vereinigten Staaten und letztlich bis nach Florida erklären, oder sie wird sie Ihnen erklären. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die sie, wie gesagt, bis zum Couture-Nähen und aus eigentlich einer Schokoladengeschichte heraus bis nach Florida begleitet. Viel Vergnügen bei dieser Sendung wünschen wir Ihnen, und vielleicht haben Sie eine ähnliche Geschichte zu erzählen, auch sehr interessant. Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. 254-5088-813 ist die Vorwahl, und Sie können, wie gesagt, uns auch schreiben, info@germanradioshow.com. Wir freuen uns auf Ihre Geschichte, und freuen Sie sich nun auf Therese Thielkes Geschichte von Schwendi bis New York und von New York bis Tampa Bay in Florida. Viel Spaß, Ihre Susanne Nielsen. Und wir sitzen hier mit der Therese Thielke, und hier geht es um eine lange Geschichte, die mit viel mit Schokoladenförmchen was zu tun hat und mit Couture am Ende. Das ist wirklich eine fantastische deutsch-schweizer-holländische-amerikanische Geschichte. Ne? Also das finde ich wunderbar, solche Geschichten. Und es ist sogar eine Vorkriegsgeschichte, wenn wir bis zum Anfang zurückgehen. Und jetzt sag mal, du kommst aus Schwendi? Ja, ist eine kleine Gemeinde. Wir hatten damals 1500 Einwohner, aber alle Leute waren sehr nett miteinander, man hat sich ja gekannt, und jedes wollte immer nur das Beste für die Gemeinde. Und das war in Süddeutschland bei Ulm, Schwendi liegt bei Ulm. Okay. Ja. Und ich bin Susanne Nielsen und sitze also mit der Therese Thielke. Und wie hast du mit Mädchennamen geheißen? Marquardt. Marquardt, ach natürlich. Ja. Wenn ich den Rest der Familie kenne, ich ja auch inzwischen, richtig. Gut, und jetzt geht es um eine Familie Reiche. Und mit den Reiches müssen wir beginnen, weil die Reiches ja diejenigen sind, die deinen ganzen Lebensweg bestimmt haben. Ja. Zumindest den von Deutschland über die Schweiz von und meinen jungen die Jahren an bis zum Alter jetzt, dass ich hier bin. Ja, und hier sind wir dann in Florida. Und jetzt erzähl mir mal, also Frau Reiche kam aus einer Familie in New York? Yes, sie ist geboren in New York und ging zur Uni hier. Und bis der Herr Reiche aus Deutschland aufkam, von Deutschland, und ging zur selben Universität, und da haben sie sich kennengelernt. Und dann, er wollte sie heiraten, aber da musste sie nach Deutschland kommen. Und er war aus Dresden? Er war aus Dresden, yes. Mhm. Und die hatten in Dresden eine Schokolade Formfabrik. Ja. Ich habe die selber nach dem Krieg gesehen und war in Dresden und habe die Fabrik selber mir angeguckt, die natürlich zu der Zeit sehr Dresden ist ja im Krieg sehr, sehr schwer getroffen worden. Also die Fabrik existierte noch. Aber die existierte noch und war in der Nähe vom Bahnhof. Mhm. Und der war wahrscheinlich sehr bombardiert worden, nehme ich mal an. Ja, ja. Ja. Und überhaupt Dresden ist ja in Brand gesteckt. Also ja, Dresden damals war ja war sehr, furchtbar. Sehr, auf jeden Fall, die haben dann geheiratet und sind in Dresden geblieben, auch während dem Krieg, weil er konnte ja nicht mehr gehen. Und sie ist nicht weggegangen von Deutschland und ist dort geblieben bis zum Ende. Und am Ende sind sie wieder zurück, oder das heißt, ist sie zurückgegangen mit ihrer Familie. In der Zwischenzeit hat sie 3 Kinder geboren und da kam die ganze Familie zurück nach New York. Also die Reiches, er und sie. Ja. Und da hat er dann angefangen zu arbeiten, hat eine sehr gute Arbeitsstelle gekriegt. Und, hat er noch mit, also mit, du hast was von Sarotti gesagt, hatte das mit Sarotti was zu tun? Yes, seine Mutter war eine geborene Sarotti von Berlin. Mhm. Und das ist eine Schokoladenfabrik, das ist eine Schokoladenfabrik. Ja. Die haben ja all die, früher die Pralinen gemacht und Schokolade und weiß ich was alles. Ja. Und auch Cookies für Weihnachten und so. Ja. Und, aber das ist ja alles... Ja, und dann, also die Sarotti gab es ja später auch noch, denn ich kenne ja noch den kleinen Sarotti Moor auf den Packungen. Sarotti kenne ich auch mit Sarotti Schokolade sind wir Kinder auch groß geworden. Aber jetzt sind die Reiches also aus New York, dann... Weil die waren etliche Jahre in New York und die Kinder sind hier zur Schule gegangen und er hat gearbeitet und sie hat natürlich die Kinder und die Familie versorgt. Und dann wurde er von der Arbeitsstelle, wo er gearbeitet hat, nach Deutschland zurückgesandt als Vertreter einer medizinischen Fabrik. Weil er hat sehr viele Bekannte gehabt in Deutschland und hat genau gewusst, wie man die Leute behandelt und wie die Geschäfte laufen. Und so ist er erst rübergegangen für ein paar Monate für sich selber und dann kam die ganze Familie und die sind nach Zürich in der Schweiz umgesiedelt. Und denen hat es gut gefallen und er hat gute Geschäfte gemacht und dann hatten sie ein Mädchen und die wollte immer nach Amerika auswandern und da hat sie einen guten Platz gefunden und die haben ihr geholfen, um nach Amerika zu kommen. Und natürlich, da mussten sie eine neue Hilfe haben, denn alleine konnte sie die Kinder nicht versorgen und wie es halt damals war. Ja, man braucht jemanden im Haus. Ja. Gute Hände. Das ist. Und Beine, die mussten wahrscheinlich auch viel laufen. Ja. Ja, das wirst du ja dann und gewusst die Treppen haben. Rauf und runter, weil wir im zweiten Stock gewohnt haben. Eine große Wohnung dazu. Und, mitten in Zürich? Nein, das war im, auf dem Wittikoner Berg, auf dem rechten, ja, das linke Uferseite vom Zürcher See. Mhm. Und wie kamst du von Schwendi dorthin dann? Haben die weil, dich gefunden? Ja. Ich bin dann damals gerade 21 geworden und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte gern weggehen und möchte in die Stadt. Und da sagt meine Mutter zu mir, geh nach Zürich, da hast du 2 Tanten und die eine Tante habe ich schon gekannt und sie sagt, da bist du nicht alleine. Und dann habe ich der Tante geschrieben, ich möchte gerne nach Zürich kommen, ob sie mir eine Arbeitsstelle finden könnte. Und eine Woche später kam ein Brief zurück von ihr und die war sehr, sehr froh, dass ich kommen wollte, denn sie hat eine gute Arbeitsstelle für mich gehabt bei Reiches, der Familie Reiche. Und wir sind dann die Woche danach einmal nach Konstanz und haben uns getroffen, Reiches und ich, und es ist alles wunderbar abgelaufen und eigentlich 3 Wochen später bin ich dann in Zürich gelandet. Und die haben mich mitgenommen und mir hat es dort sehr gut gefallen und weil dann hat das Leben immer seinen Lauf genommen. Naja, also du hast auch gesagt, es war gar nicht so einfach in der Nachkriegszeit als Deutsche ins Ausland zu Nein, gehen. Nein, ja? Das stimmt. Und wie war das in der Schweiz? In der Schweiz war es im Anfang gar nicht so einfach, denn die Schweizer waren sehr, eigentlich egoistisch und die mochten die Deutschen nicht. Das mag heute anders sein. Also es ist fast nationalistisch, also dass sie sich für sich selber interessierten und nicht für andere Länder. Ja, nicht? Ja. Und ich habe das ab und zu auch sogar an meiner eigenen Familie dort, an meine Tanten und vor allem meine Nichten gemerkt. Die waren nicht so happy, um mit mir auszugehen, denn wir waren so ziemlich im gleichen Alter, die waren etwas älter, ein paar Jahre nur. Und die waren nicht so happy, mit mir auszugehen, eben weil ich Deutsche war. Und dann wurden Sie nicht zum Tanz aufgefordert? Nein, oder? Nein. Mhm. Und wie gesagt, dann aber habe ich einen Deutschclub gefunden mit deutschen Mädchen. Und da war es sehr nett und sehr angenehm. Und wir sind dann jeden Sonntag am Nachmittag zusammengekommen und haben Spiele gemacht. Und wir sind auch ab und zu, wir waren dann vier Mädchen, wir haben uns zusammengetan und sind am Sonntagnachmittag ins Movie gegangen oder sind mal schwimmen gegangen oder... Die sind auch in Arbeit gewesen, ja, dort? Ja, das also war die gleiche Gruppe und das war dann sehr angenehm, weil die Interessen waren mehr oder weniger dieselben. Und die Altersgruppe auch etwa? Ja, und ja. Die sind also auch aus Deutschland raus, um dort Arbeit zu finden? Deutsche und Österreicher waren auch dabei. Aber deine Tanten waren Schweizerinnen? No, meine Tanten waren auch Deutsche. Aber mit Schweizern verheiratet? Ja, oder? Ja. Und waren schon lange Jahre dort. Also dann haben Sie eher schweizerisch gedacht. Ja. Ja, und die Reiches haben dich behalten. Also du bist ja länger da gewesen. Wie lange warst du in Zürich? Weil ich war dann gerade ein Jahr dort, wo die Frau Reiche mich dann gefragt hat, ob ich mitkommen möchte nach Holland. Denn ihr Mann wurde umgesetzt nach Holland. Versetzt, ja. Um eine Fabrik zu bauen für die Company aus Amerika. Also diese chemische oder diese ja. Pharmazie, ja, pharmazeutische Firma. Und dann seid ihr wohin? Hast du Ja gesagt? Und da habe ich Ja gesagt, obwohl ich konnte ja auch kein Holländisch, aber ich habe gedacht, ich bin jung, ich kann das lernen und es war interessant. Und so sind wir also dann nach Holland gekommen und zwar sind wir nach Bloemendaal, was ganz in der Nähe von Amsterdam und Haarlem war. Mhm. Und wir haben dort ein schönes Haus gehabt, einen schönen Garten und ich habe dann Hilfe gekriegt, so ich war mehr eine Hausdame wie alles andere. Schön. Denn es war ein sehr hübsches kleines Schloss. Ah. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann oder nicht. Das war eine englische Prinzessin und sie hatte einen französischen Liebhaber und der hat ihr das kleine Schloss gebaut. Aha, das ist doch eine schöne Geschichte, das ist eine romantische Geschichte. Ja. Aber die Prinzessin hast du nicht mehr gekannt, oder? Nein, jetzt vor der Zeit. Das war nach der Zeit, die war schon weg. Ja, nach der Prinzessin. Ja. Und dann habt ihr als Normalsterbliche habt ihr das Haus dann bewohnen dürfen. Das ist ja sehr schön. Ja. Also musste ja dann auch mal bewohnt werden weiterhin. Yes, ja. Und das wurde alles schön aufgemöbelt und schön wieder alles gemacht und es war wirklich ein sehr hübsches, heimeliges Haus. Also kein Schloss in dem Sinne, sondern mehr ein Haus? Es war mehr ein Haus als wie ein Schloss, aber innen war es wunderbar ausgebaut und sehr interessant. Und wie alt war das? War das jetzt ein barockes Schloss oder wie lange war die Prinzessin schon immer da oder war das sowas Haus relativ wurde, Neues? Das wurde gebaut, warte mal, wir kamen in 54 und das Haus war, ja, das stand schon vor dem Krieg, ja natürlich, die kamen ja schon in den 20er Jahren dahin. Und wer da in der Zwischenzeit gewohnt hat, weiß also es war kein barockes Schloss, sondern es war was Neues, ja. Ja, es war mehr was Neues, ja. Aber sehr hübsch alles gemacht und gut gemacht alles. Und die Sprache hast du dann doch gelernt, oder? Yes, und dann, nachdem ich die Hilfe hatte im Haus, die hat ja auch nur Holländisch gesprochen, so mit ihr habe ich mich sehr viel unterhalten und ich habe dann eigentlich ziemlich schnell Holländisch gelernt. und habe Holländisch so gut gesprochen und geschrieben, dass niemand wusste, dass ich Deutsche war. Ja, war das gut oder günstig? Das war für mich, war es günstig und gut. Denn die Holländer waren auch nicht so Liebhaber von den Deutschen. Ja, die waren ja auch besetzt gewesen. Also ja. Das ist ja nun ein Nachbarland, das ist immer so. Ja. Aber nachdem ich so gut Deutsch gesprochen habe, hat niemand mehr gewusst, dass ich Deutsche bin. Und so haben sie mich akzeptiert, wo immer ich hinkam. Und du bist ein blondes Mädel gewesen. Yes. Also das hat dann auch noch ins Bild gepasst. Ja, probably. Ja, ganz bestimmt. Ja, und aber ich meine, wenn man das dann spricht und weiß, dann hört man ja eigentlich auch die Meinung der Menschen zu den Deutschen. Dann hast du sicher auch mitbekommen, wie sie sich geäußert haben, ohne dass sie wussten, dass du auch dazugehörst. Ja, hast du dann immer was gesagt? Oder hast Nein, ich habe mich immer ganz ruhig verhalten und das war eben das Gute dabei. Ja. Und ich habe nie gesagt, ja, wir in Deutschland oder so, das hat es gar nicht gegeben. Ja. Weil ich wusste, da wären die geschockt, die Holländer, und die hätten das nicht gern gehört. Und die hätten es dir auch nicht vergolten. Also dann wärst du wahrscheinlich, hättest du deine Freunde verloren vielleicht. Ja, probably, aber ich nehme an, die guten Freunde haben gewusst, wo du herkamst. Aber natürlich, die wussten, dass ich aus Deutschland komme. Mm-hmm. Und so, die haben es akzeptiert. Und dann auch die Jüngeren, wie ich nachher mehr mit der Bekannten ausging am Abend zum Tanzen. Mm-hmm. Und da ist das alles was normal oder normal so, was positiv, ja. So, und und dann das ganz Schöne, was dann so auf mich kam, war, ich habe von Kind auf schon gerne genäht und wollte eigentlich mal eine Damenschneiderin werden. Aber das Glück oder Unglück hat es eben nicht gewollt und ich habe damals keine Stellung gefunden, keine Lehrstelle gefunden. Und so habe ich damals halt was anderes anfangen müssen. Bis ich nach Holland kam und da sagt die Frau Reiche zu mir, weißt du, dass hier eine Nähschule ist? Und wenn du die besuchen möchtest, ich wäre ganz dafür. Und dann habe ich eben gesagt, ja, ich würde gerne zum Nähen lernen gehen. Und habe dann die Schule doch für 4,5 Jahre besucht, habe aber dabei meine Gesellenprüfung gemacht. Also bis in die Ende der 50er Jahre fast. Ja, wir kamen hier rüber, 59. Nach Amerika. Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte. Im September. Erstmal war das noch nicht die Frage, sondern erstmal war die Frage, was du damit machst. Ja. In Holland. Hast du da auch schon was gemacht damit oder hast du... Nein. Ich wollte und ich habe gedacht, sollte ich nach Deutschland zurück müssen, dann könnte ich wenigstens in die ins Schneidergeschäft eintreten. Mhm. Aber das ging dann alles wieder den ganz anderen Weg, wie ich gedacht habe. Und du hast auch noch eine Eingebung bekommen, dass deine Mutter, die nicht mehr lebte, dir quasi den Weg dahin gewiesen hat. Das finde ich hochinteressant. Ja. Also und ein Traum vom Überseeleben. Vom Übersee, vom Wasser und von... Und sie hat am anderen Ende gewartet auf mich und hat mich dann mitgenommen auf dem Fahrrad. Weil das war ja typisch holländisch. Ja, in das dem war, Traum. Der Traum war ja noch in Holland. Ja. Und dann war also die Frage, dass Reiches zurückgehen würden nach Amerika oder wie? Und dann wurde Herr Reiche wieder versetzt nach, das waren beinahe, I don't know, wie lange die in Zürich waren. Die waren mehr wie 2 oder 3 Jahre dort. Also in du meinst in Holland? Zürich, in Zürich, in der Schweiz. Ja, und wir sind ja von Zürich nach Holland gegangen. Genau. Und dann dort haben sie ihn zurückgeholt. Da ist er, glaube ich, auch aufgestiegen in seinem... Metier, ja. Ja. Und da hat sie wieder zu mir gesagt, weil ich weiß, dass du dieses Mal mit uns gehst oder nicht. Du bist herzlich willkommen und wir nehmen dich mit nach Amerika. Und das war jetzt nach Holland? Nach Holland, ja. 59. Und so kam ich also im September 59 nach New York. Und ich wusste, dass ich da eine Stelle kriege an 7th Avenue. Zum Nähen? Zum Nähen. Aha. Und das ist alles, worauf ich gewartet habe. Das wusstest du wie? Die Frau Rege hat mir das erzählt. Also hat ihr das geschaffen auch? Hat also für die hatte schon Freunde, plenty Freunde, die haben sogar den Ole Cassini, eine hat den gekannt persönlich und die hat mich dann auch zu Ole Cassini gebracht. Mhm. Und das war einer der Couturiers, wer es nicht weiß. Und das war auch der persönliche Couturier von Jackie Kennedy. Also yes, die Kennedys damals dann als königliche Familie sozusagen, also als Präsidentenfamilie. Yes. Und das war also dann auch dein Weg zu den Couturiers. Yes. Und yes, dann bist du gerne mitgegangen. Ja. Ohne Fahrrad. Ohne Fahrrad. Aber ich wusste, ich bin in guten Händen mit der Familie. In der Zwischenzeit war ich 8 Jahre bei denen. Und ja, mir hat es gut gefallen. Und dann, wie ich dann zur Arbeit ging, ich war Feuer und Flamme für meine Näherei. Und ich habe das gut gemacht und ja, da habe ich dann meine Lebensausbildung sehr genossen und kann man alles gut. Und da wird man dann auch nochmal eingearbeitet, wenn man beim Couturier arbeitet, nicht? Also ich meine, du hast jetzt eine Gesellenprüfung gehabt, hast du aber dann nochmal in dem Betrieb selber noch eine Ausbildung gemacht? Nein, oder gar nicht? Nein, also einfach genäht, nein. Ja? Einfach, du hast dann angefangen als Schneiderin, und du musstest deinen Weg finden und warst du gut, dann haben sie dich gefördert und warst du nicht so gut, dann warst du halt wie eine Nähhilfe. Ja, aber du warst mehr als eine Nähhilfe. Ich war ja Gesellin. Ja, und bei den Reiches bist du dann weggegangen oder hast du bei denen noch gearbeitet in der Zeit? War das in der Übergang? Zwischenzeit, ja, ich wollte mal weg. Und dann aber hat sie gesagt, weil wir gehen in Ferien nach Deutschland, bitte bleib im Apartment. Und da er dann früher zurückkam wie sie und die Tochter, habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich halt noch, bis sie wieder zurückkam. Und habe dann die Wochen, wo die Familie weg war, habe ich da im Apartment gewohnt. Mhm. Und hat sich also diese Beziehung weiterhin noch vertieft, also habt ihr noch als Nicht-Angestellte, warst du noch bei ihnen? Ja, oder, weil ich habe dann immer noch gekocht, habe das Frühstück gemacht, habe am Abend gekocht und habe auch abgewaschen, aber dann hat sie eine Haushaltshilfe gehabt und die hat dann geputzt und Wäsche gewaschen und was alles. Und dann musstest du dir ein Apartment suchen. Und dann, ja, ein Apartment konnte ich mir damals noch nicht leisten. Das ist nämlich teuer, also gleich in Arbeit anfangen. Ja. Der Übergang muss ja gesichert sein. Ja, und vor allem, ich musste ein bisschen Geld für mich selber haben. Ja. Und dann bin ich zu einer deutschen Familie gegangen, im deutschen Viertel. Und, das nennt man Yorkville, glaube ich. Ja, war Yorkville. Das ist so 85. Straße. Und da war vieles Deutsch, ja. Ja. Und das war sehr nett. Und ganz komischerweise habe ich dann eine Frau getroffen. Das war eine Schwester von unserer Nachbarin in Schwendi. So, das war also auch schon wieder Jahre zurück. Von den 1500 ist dann einer mal nach New York gekommen. Ja. Als Ehefrau oder wie? Nein, sie war ledig. Sie war alleine. Sie kam aus England und die hat lange Jahre in England gewohnt und dann kam sie nach New York und zufällig war ihre Schwester eben eine Nachbarin von meiner Mutter. Herrlich. Und wie es so sein wollte, hat sie unten im selben Haus, wo wir gewohnt haben, da hat ein EMP ein großes neues Geschäft gehabt und sie hat da drin gearbeitet. So, alles ging wie am Schnürchen. Und dann nach 2, 3 Jahren waren sie in New York. Und dann hat sie gesagt, weil wir gehen jetzt in Retirement. Die Reiches? Die Reiches, diese deutsche Familie, ja, wo du warst. Also es war nicht mehr die Familie Reiche. Nein, das war die Reiches. Ach so. Immer noch, ich war immer noch bei denen. Ach, du warst immer noch bei denen, ja. Ich war bei denen, bis die wieder zurück sind nach Paris. Okay. Und dann erst habe ich die Türe zugemacht und habe den Schlüssel zum Hauseigentümer gebracht. Ja. Und dann habe ich mein Zimmer gehabt, bin ja davor ein paar Tage umgezogen und dann bin ich in diese andere Familie. Ja. Und bei denen habe ich dann 5 Jahre gewohnt. Und in der Zwischenzeit habe ich viel gearbeitet und viel Überstunden gemacht und Und nachher ein Apartment leisten. Ja. Und geheiratet hast du auch irgendwann dann in New York? Ja, aber erst 10 Jahre, nachdem ich in New York war. Mhm. Auch einen Deutschen, interessant. Auch einen Deutschen. Und dann wieder in Dresden. Also komischerweise, er ist aufgewachsen in Dresden, oder bei Dresden eigentlich. Und Nicht mit Schokoladenförmchen. Also nein. Das kannte er dann nicht. Das ist ganz interessant. Er ist ausgewandert nach Kanada und ging zu einem Onkel. Und dort ist er in Kanada, ist das 6 Jahre geblieben. Und dann wollte er nach New York. Und so ist er mit einem Freund nach New York gegangen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann wart ihr lange in New York und dann, ihr pensioniert wurdet, seid ihr nach Florida gekommen. Ja. Und in der Zwischenzeit hast du nicht nur für Cassini gearbeitet, sondern noch für andere Couturiers. Ja. Und hast nicht nur die Kleider von Jackie Kennedy, sondern auch von Barbara Bush dann genäht. Also nächste Präsidentin-Gattin, bitte. Die ältere Mrs. Bush, Barbara Bush. Ja. Und so bin ich halt in gute Geschäfte immer gegangen und gekommen, durch dass ich die Beziehungen hatte. Ja, und es war ja schön, der Anfang war gemacht. Ja. Und wenn einer zufrieden ist, dann geht man zum nächsten. Das ist schön. Ja. Und dann landet man beim Radio, beim Deutschen. Oh. Wenn man in Pension geht und nichts mehr zu tun hat. Und dann, dann langweilig wurde und dachte, was mache ich jetzt? In Florida. Und dann zufällig waren wir beim Frühstück, irgendwo in einem kleinen Café, und die Frau war Deutsche, und ich habe dann gesagt, weil ich möchte irgendetwas tun, und dann sagt sie, weil wollen Sie zum deutschen Radio? Sage ich, ja, ich werde es versuchen, obwohl es nicht mein Milieu war, aber ich werde es versuchen. Habe mich dort angemeldet und ich wurde angenommen, und ich war 13 Jahre beim deutschen Radio. Bei der Susanne Nielsen bei mir, ja. Und hast mir immer wunderbar geholfen und durch dick und dünn und ein Cultural Center mitgeholfen zu betreiben, einen kleinen deutschen Kulturclub. Yes. Und das haben wir mit dem Radio viel Spaß gehabt. Ja. Also, ja. Und das war noch in einem Studio, das war also mit Technik, die immer mal nicht funktionierte, oder sagen wir mal, immer mal mehr, es wurde immer mehr, das nicht ging. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, also, aber das war eine sehr schöne Zeit. Es war eine sehr schöne Zeit. Ja. Und irgendwie war ich froh, dass ich eigentlich hier in Amerika gelandet bin, obwohl ich alleine war die ganze Zeit, bis ich geheiratet habe. Und dann mein Mann leider ist nicht mehr da. Ja, aber den haben wir also noch, der hat das Radio noch bis zum nicht zum mehr im Studio sein begleitet. Da sind wir alle noch zusammen gewesen. Ja. Und das ist interessant, weil das war von 1998 bis 2011. Ja. 2010, 11, ja, da sind wir dann ins Internet umgezogen. That's right. Und sind also präsent weiterhin, und zwar nicht nur örtlich, sondern jetzt auch weltweit. Das ist eigentlich sehr schön. Und diese Geschichten von deiner Couturezeit und diese Geschichte von deinem Leben, das sind alles jetzt Dinge, die andere auch vielleicht mitvollziehen können, weil sie auch von Deutschland über Umwege nach Amerika gekommen sind. Ja. Aber du hast noch regen Kontakt mit Schwendi, das dürfen wir sagen. Oh ja. Am anderen Ende sitzt immer noch die Familie. Die Familie ist doch noch da. Das ist doch eigentlich toll, die Tante zu sein für Menschen in Deutschland. Ja. Ja, das ist wunderbar. Ja. Ja. Ich habe noch eine Mutter und du hast einen Neffen. Yes. Und mein Neffe und seine Frau, die kamen regelmäßig nach Florida, und denen hat es auch immer gut gefallen. Und ich hoffe, dass sie dieses Jahr auch wieder hierher kommen. Das ist 2022, das ist Covid plus 2 sozusagen. Also ja, wenn 2020 der jetzt verschwunden ist. war eine Riesenzäsur für so viele und einen sich nicht mehr sehen können. Aber in der Zeit haben wir über mich diesen Kontakt auch visuell gehalten, was eigentlich sehr interessant ist, dass man in diesem Jahrhundert und diesem Jahrtausend auch per Video doch überall sein kann. Das ist einfach interessant. Ja, ja. Wirklich. Da danke ich dir ganz herzlich, Therese, für dieses nette Gespräch und für die familienreiche Geschichte und für die Schokoladenförmchen. Da müssen wir mal sehen, ob wir nicht mal Fotos davon finden. Genau, ich weiß ja nicht. Nee, ich finde sie. Denkst du? Ja, das könnte schon sein. Wer weiß, es gibt immer noch irgendwo vielleicht Bildmaterial. Eine alte Schokoladeform oder sowas. Ja. Oder für Ostern diese, wo sie doch die Osterhasen gemacht haben und solches Zeug. Ja, hatten die Reiche sowas zu Hause? Hatten die noch die Förmchen? Nein. Nee, also es waren nur alles Sachen, die du gehört hast. Ja. Und dann bist du aber die Firma, du hast dir die Fabrik angeschaut. Ja, ich war dort mit dem Harald. Wir sind ja öfter in der Zeit nach Dresden gegangen, weil seine Familie war dort, die Mutter war dort, die Brüder waren dort. Und, und einmal, wie ich dann ein bisschen mehr Bescheid wusste, habe ich gesagt, Harald, ich möchte gerne nach Dresden. Und ich weiß, wo die Firma jetzt stand und die möchte ich gerne besichtigen. Aber ich durfte nicht rein in die Fabrik, aber wenigstens außenrum habe ich sie gesehen und wusste, wo die stand. Mhm. Und es war ein ziemlich großes Projekt. Mhm. Und das waren in 50er oder nee, das war dann in 60er, 70er Jahren? Das war schon in den 70er Jahren. Und die haben immer noch so Förmchen gemacht? Oder? Nicht das war also nur ein Gebäude dann noch. Ja, nicht mehr da. Ja, ja. Ach so, und das war in den 70er Jahren, ja, was DDR, gell? Was DDR, ja. Ja, das war dann eine ganz andere Welt, Dresden, zu der Zeit. Ja. Aber da stand sie noch, die riesengroße Halle stand dort und die Gleise vom Bahnhof gingen rein und raus, weil das Zeug war sie ja mit der Bahn verschickt. Ja, natürlich. Damals. Ja. Und, Das war ziemlich interessant. Ja, das glaube ich. Naja. Und mit den Reiches hast du später noch mal Kontakt gehabt? Oh yes. Ich habe Kontakt mit ihr gehabt, bis sie verstorben ist. Mhm. Und das war in den 80er Jahren oder 70er? 90er Jahre. Sie ist 92 ist sie verstorben. Ah, ja. Ich habe sie sogar mal, das heißt, mein Mann und ich haben sie besucht in Fort Lauderdale. Aha, sie waren also auch in Florida. Ja, sie kam, jeden Winter kam sie hier rüber, weil sie mochte den Winter auch nicht so gerne. Mhm. Und da haben wir uns aufgemacht und sind mal rübergegangen. Mhm. Und da habe ich sie noch mal getroffen, ja. Das ist schön, ja. Ja. Ja, die haben dir deinen Weg nach Amerika. Die haben mir wirklich den Weg geebnet und uns so gut wie es ging geholfen. Mhm. Schön. Sonst wäre ich nie so weit gekommen. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, na danke schön. Okay, tschüss. Ja. Ich darf mich noch einmal bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Wir, Therese und ich, freuen uns, dass Sie an Ihrer Geschichte teilnehmen. Und vor allem, vielleicht sehen Sie eines Tages auch die Ausstellung mit der Arbeit von Therese hier in Tampa Bay oder sonst wo. Und wir werden es Ihnen natürlich mitteilen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Woche, seien Sie nett zueinander und wünschen Ihnen Tschüss, Ciao, auf Wiederhören, Bye Bye. Vielen Dank bei der Technik. Bill Davidson ist an der Technik unser Produzent und vor allem vielen herzlichen Dank, Therese Thielke, für Ihre immer treue Mitarbeit und vor allem für Ihre wunderbare Nähkunst und natürlich auch für diese sehr schöne, schön erzählte Geschichte. Wir freuen uns sehr, Ihnen diese weiterreichen zu können oder gekonnt zu haben. Tschüss! Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com.